verwirrender Heiserkeit, der klappt, wenn man kaum noch zur Tür gehen kann. Der Aquilamann, er stellt uns den Kasten hin, mit 12 vollen Flaschen drin. Dafür nimmt er Wahres und verschwindet dann. Der Aquilamann, er hat uns vom Verdursten bewahrt. Was er uns bringt, das ist niemals wahr. Orange und Zitrone, mal mit Geschmack, mal ohne. Er bringt es uns nach Haus. Sechs Leute in Schonnebeck sind neulich vor Durst verreckt. Da war wohl der Aquilascheck nicht gedeckt. Kein Aquilamann. Und fühl ich mich ganz allein, zieh ich mir den Klaren rein. Der macht sich nicht blau, doch er sprudelt gemein vom Aquilamann.